wir werden es jeden beweisen. Für euch folgen harte Zeiten. MAR und Fuchs, ihr seid Opfer, ich hab's gewusst. Euer Diss gegen mich ist so unglaublich schlecht. Warum seid ihr so frech? Zieht uns einfach in den Dreck. Aber damit ist jetzt Schluss. Euch Kinder machen wir kaputt. Fuchs, du bleibst ein Knecht. Deine Musik war nie echt. Du konntest noch nie rappen, geschweige denn richtig sprechen. Erzählst nur Scheiße, aber genau das wird sich rächen. Wofür lebst du überhaupt? Geh an Mamas Titten saugen. Du bist fertig, Boom, okay. Aber wolltest es mir nie glauben. Ich hatte so viel Geduld, doch jetzt reicht mir es. Deine Styles kann man vergessen und das Glück, was dich verlässt. Und laber nicht über Daniel, du dämliche Bitch. Weißt du eigentlich, wie dumm du bist? Komm her, wir erwarten dich. Ein kleiner Türke hat dir aufs Maul geschlagen. Das hast du bestimmt vergessen, deinen Freunden zu sagen. Ich hör schon dir lachen, wie kann man nur so verkacken? Ich weiß genau, wenn ich dich seh, werde ich dich breitschlagen. Du hässlicher wirst du nicht, Scheiße ist zu schön für dich. Fuchs, die Bitch gehört auf den Strich, weil niemand dich vermisst. Und so sind zwei Opferkinder, ihr bleibt behindert. Euer Ende kann keiner verhindern. Und so rappen Opferkinder, ihr werdet weggebombt, das für immer. MAR, wer bist du? Ich schlag dir deine Augen zu. Ihr habt nicht gewusst, dass euer Ende, wenn ihr uns disst, heftig kommt. Doch wir zwei haben eure Chancen genommen. Besser zu sein, besser zu stylen. Fickt euch, egal wo ihr seid. Ja, wir werden cool bleiben, weil uns alle Leute lieben. Für euch ist es schwer, überhaupt eine abzukriegen. Ray und ich sind weit gestiegen und ihr zwei hängen geblieben. Ich hab's gesagt, wir sind die einzigen, die über euch sieben. Und so sind zwei Opferkinder, ihr bleibt behindert. Euer Ende kann keiner verhindern. Und so rappen Opferkinder, ihr werdet weggebombt, das für immer. Für immer. Zwei Opferkinder. Haha, ja Mann, Alter. Bray, haus raus. Scheiß auf dich und was einmal war, aber das waren 10 Jahre für gegen Arsch. Was fällt dir ein, du dummes Schwein? Und du willst mein Bruder sein? Ein richtiger Freund warst du nie. Fick dich, du Spast, ich scheiß auf MSP. Halt deine Fresse und lern erstmal richtig schreiben. Schöne Grüße an MAR. Ich konnte ihn sowieso nie leiden. Ab heute geb ich einen Fick auf dich. Mittelfinger in dein Face, du Bitch. Wenn ich dich hier nochmal seh, dann ist Shadows immer gleich gewählt. Du Opfer weißt, was das heißt. In Holzfingern wirst du von allen zerfleischt. Jetzt ist es allen klar, das ist das Ende eurer Zeit. Was denn, ihr euch dabei? Zwei Opferkinder stehen am Mike. Und wer hat euch gesagt, dass ihr die Besten seid? Hier ist es jedem klar, das ist das Ende eurer Zeit. Achtung, MAR, ich beuge mich über dein Rap und muss sowas von kotzen. Jede Menge Likes und Rhymes sind einfach nur grottenschlecht. Seh es doch ein, du bist und bleibst kein Fotzen. Junge, du wirst zur Lachnummer mit deiner Stimme. Spaß hast abgekackt, genau das ist der Grund, warum ich die ganze Welt auslach. Also halt dein Mund, du Obdachloser, hast es zu nix gebracht. Das ist euer Ende, egal was ihr macht. Ab jetzt weiß jeder Bescheid, ihr zwei seid Opferkinder und in meinen Augen einfach nur voll behindert. Jetzt ist es allen klar, das ist das Ende eurer Zeit. Was denkt ihr euch dabei? Zwei Opferkinder stehen am Mike. Und wer hat euch gesagt, dass ihr die Besten seid? Hier ist es jedem klar, das ist das Ende eurer Zeit.